Signal gegeben, das Leben will gewonnen sein. Gehen wir an den Schellung, geht es endlich los. Signal gegeben, das Leben will gewonnen sein. Drum Kameraden,